So Unterstützung der Linie für die Wiedervereinigung des Vaterlandes, da gelegt auf dem 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas, nahmen am 18. Mai die Vorsitzenden der Direktionen der Präfekturen Hyogo, Miyagi, Hiroshima, Yamaguchi, Ehime und Fukuoka des Generalverbandes der Japan-Koreaner Stellungen.